Zweitens: Adolf Hitler und der Kampf der NSDAP. Untertitel: Der unbekannte Soldat. Adolf Hitlers Werdegang und Persönlichkeit. Die NSDAP. Der 9. November 1923. Festungshaft. Wiedergründung der Partei. Allmählicher Aufstieg. Die Septemberwahlen 1930. Kampf mit dem Kabinett Brüning. Die Reichspräsidentenwahlen 1932. Zwei gewaltige Wahlkämpfe. Überwindung einer Krise. Deutscher Reichskanzler. Zerschlagung des Parteienstaates. Zu Beginn des Weltkrieges erhält ein unbekannter, in München wohnender Österreicher auf sein Gesuch an den bayerischen König die Erlaubnis, im bayerischen Heer als Kriegsfreiwilliger dienen zu dürfen. Er steht bis zu einer Vergiftung durch Gelbkreuzgas am 14. Oktober 1918 im Felde und erwirbt als Lohn für seine Tapferkeit beide eiserne Kreuze. Niemand ahnt in diesem einfachen Soldaten, der als Gefreiter ins Lazarett kommt, wo er um sein Augenlicht ringen muss, den späteren Reichskanzler von Deutschland, der heute eine Machtfülle sein eigen nennt, wie sie vorher niemals in deutschen Landen in der Hand eines Mannes lag. Adolf Hitler ist am 20. April 1889 zu Braunau, der stattlichen und stillen oberösterreichischen Grenzstadt am Inn, geboren. Seine Eltern sind einfache Leute, die mit hartem Fleiß nach einem ganz bescheidenen Wohlstand ringen. Als Zollbeamter in den Ruhestand getreten, bewirtschaftet Hitlers Vater, der ebenso wie seine Frau Waldviertler Bauernstamm entsprossen ist, ein kleines Gütchen, stirbt aber frühzeitig. Bald folgt ihm auch Hitlers Mutter in den Tod, und der Junge, der sich mit dem Gedanken trägt, die Kunst zu studieren, sieht sich mittellos ins Leben gestellt. In Wien muss er eine harte Zeit durchmachen, von dem kargen Ertrag seiner Hände als Bauarbeiter lebend, von der Arbeitslosigkeit geschüttelt, äußeren Hunger leidend, um den Inneren nach Wissen und Kunst stillen zu können. Er lernt in der uralten Kaiserstadt die verhängnisvollen Folgen der Verjudung kennen, sieht eine kerndeutsche Stadt vom Rassenverfall bedroht, erlebt aber auch die große nationale Bewegung, die sich von Schönerer herleitet. Nach München übersiedelt Adolf Hitler bereits als überzeugter Antisemit. In der Isarstadt kann er sich dem Architekturzeichnen widmen und sein Leben beginnt, sich günstiger zu gestalten. Aus dem Weltkrieg kehrt er mit dem felsenfesten Willen heim, sein verratenes und niedergetretenes Volk den Weg zur Freiheit zu führen. Er ist bereits der Adolf Hitler, der die Menschen, die unter den Bannkreis seiner Rede und seiner Gedanken kommen, mitzureißen und zu bezwingen vermag. Eine der eigenartigsten Persönlichkeiten der Weltgeschichte. Ein Mann, erfüllt von dem dämonischen Glauben an das Gelingen seines Werkes, zu einer Zeit bereits, da sich erst in bescheidener Abgeschlossenheit eine Handvoll Menschen um ihn versammelt, die Mächte aber, die er bekämpfen und stürzen will, fast in astronomischer Ferne vor der Erreichbarkeit seines Wirkens stehen. Getrieben von der heiligen Besessenheit seines gewaltigen Wollens, vermag er die Menschen, die ihn hören, zu unbedingter Treue bis zur Erkämpfung des Zieles zu verpflichten. Ein Rudolf Hess gehört in solcher Art seinem Bannkreis von frühester Zeit her an. Hier steht der mächtigste Redner vor uns, den Deutschland je besessen. Seine Rede zwingt in den Bann, so wie wir einem Elementarereignis zu lauschen gezwungen sind. Jeder der Worte ringt sich naturhaft aus seinem Inneren los, nicht ein Artist der Rede, ein Schicksal steht vor uns, das sich zufällig in Form der Sprache gibt. Nach jeder von Hitlers Kundgebungen hat der Hörer den Eindruck, diese letzte sei eben die beste gewesen. So vermag er ein Volk immer wieder hinzureißen, wie er früher seine Parteigenossen hingerissen hat, so lauscht jetzt die Welt, wenn auch erst sehr langsam begreifend, der Gewalt dieser Persönlichkeit. Der größte Redner unserer Geschichte ist er zugleich ihr schärfster Logiker. Diese Logik verleiht seinen Worten die Unerbittlichkeit, den dämonischen Zwang, von dem sich keiner freizuhalten vermag. Verbindet sich damit die brutale Härte des Willens, die Kraft zu jähem, in der Wucht des Blitzes niedersausenden Entschlüssen, nachdem er zuvor die Stille des nahenden Gewitters geweilt, kommt dazu die Zähigkeit, an den eigenen Plänen festzuhalten und die echt österreichische Diplomatie trotz unerhörten Radikalismus seiner Lehre und Ziele unnötige Zusammenstöße zu vermeiden, so muss einer solchen Persönlichkeit, die für sich anspruchslos mit ungeheurem Ernst auf das höchste Ziel zusteuert, die Novemberrepublik erliegen, deren Achillesferse seit jeher, abgesehen von der nationalen Schande ihres Aufkommens, die Selbstsucht und der mangelnde Heroismus ihrer Führer gewesen. So erhebt sich in Hitler die vulkanische Kraft unserer Geschichte, ein Führer, der selbst vulkanische Feuer in anderen Herzen zu erwecken vermag, für den seine Anhänger oft unter den allererbittertsten Umständen mutig und treu in den Tod gegangen sind. Im September 1919 tritt er in die Deutsche Arbeiterpartei als ihr siebentes Mitglied. Seine Energie formt aus diesem winzigen Grüppchen die NSDAP, die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Am 24. Februar 1920 erfolgt die erste Massenversammlung, bei der marxistischer Terror, der in guter Witterung die gefährliche Bewegung im Keim zerschlagen möchte, niedergeworfen wird. Das Programm der Partei, die weltgeschichtlich gewordenen 25 Thesen, ist verkündet. Ein Deutschland geeinigter, auf Blut, Arbeit und Ehre begründeter Volkskraft erscheint als Parole des Kampfes. Nun folgt Versammlung auf Versammlung, die Zahl der Mitarbeiter und der Mitglieder ist im raschen Wachsen. Im Oktober 1922 wird in dem bis dahin radikal roten Coburg auf einem deutschen Tag die Gewalt der Roten rücksichtslos gebrochen. Mit Schaudern sieht die Sozialdemokratie, dass ihr dieser Gegner über den Kopf zu wachsen beginnt. Hitler kann sich gegen den Versuch der Marxisten, seine Versammlungen zu sprengen, nur behaupten, weil er in der SA, der Sturmabteilung der Partei, schon 1921 das wehrhafte Rückgrat gegeben hat, weil er seiner ganzen Bewegung als unbeschränkter Führer mächtig ist und jeden Versuch einer Revolte niederzuwerfen weiß, noch ehe sich das Übel verheerend auszuwirken vermag. Diesen Mann hat darum kein politisches Raubtier bewältigen können. Unter dem Eindruck des Niederganges der Novemberrepublik, der Wirtschaftsnot, der außenpolitischen Schande, der Korruption und Verjudung des Staates wächst die junge Bewegung. Schon weiß sie in Bayern den Separatismus in Schach zu halten und damit eine große Hoffnung der Franzosen zu durchkreuzen. Frankreich hatte doch nach dem Zusammenbruch eine eigene Gesandtschaft in München gegründet, sah also das selbstständige Bayern schon vor seinen erfreuten Augen, als der Sturm der Hitlerbewegung solche Träume welken machte. Im Bund mit General Ludendorff versucht Adolf Hitler bereits am 8. November 1923 ein neues Deutschland zu begründen. Der heroische Versuch scheitert in den Vormittagsstunden des 9. November durch Verrat unter den Kugeln der bayerischen Landespolizei. Nun wird die Partei aufgelöst, Hitler gefangen genommen und ihm, Ludendorff und den Mitarbeitern an der Erhebung der Prozess gemacht. Adolf Hitler wird nach glänzender Verteidigungsrede zu 5 Jahren Festungshaft in Landsberg am Lech verurteilt. Als er von hier am 20. Dezember 1924 freikommt, findet er die völkische Bewegung in seiner Abwesenheit zerrissen und verfallen, obwohl sie unter dem Eindruck des Prozesses zunächst einen schönen Wahlerfolg errungen hatte. Keine der streitenden Gruppen anerkennend, schreitet Hitler mit eiserner Zielsicherheit zur Neugründung der Partei, die am 24. Februar 1925 erfolgt. Nun verbietet man ihm das Wort. Er wird durch 2 Jahre am Reden behindert.